Kundgabe 7001. Empfangen am 24.12.1957. Christusproblem, Dreieinigkeit. Es neigten sich alle Engel tief vor dem Herrn, der zur Erde niederstieg, denn sie wussten es, dass damit ein Erlösungsakt begann für das gefallene Geistige, weil die unendliche Liebe Gottes seinen Geschöpfen selbst zur Hilfe kam, die in der Tiefe weilten. Das bei Gott in der Lichtwelt verbliebene Geistige war voller Liebe zu dem Gefallenen, und es war ebenso Gott in tiefster Liebe ergeben, und diese Liebe wurde stets glühender, je mehr sie erkannten, welches Erbarmungswerk für das Gefallene vollbracht werden sollte. Denn sie wussten um die tiefe Kluft, die überbrückt werden musste, damit jenes Gefallene wieder zur Höhe gelangen konnte. Und es erbot sich eine Seele, ein urgeschaffener Engelsgeist, diese Brücke zu bauen. Sie erbot sich, für ihre gefallenen Brüder, Gott als der ewigen Liebe, Genugtuung zu leisten, für ihr einstiges Vergehen wieder ihn. Die Liebe dieser Seele zu Gott und zu den in der Tiefe weilenden Brüdern war so groß, dass sie beide wieder zu vereinen suchte, und die Liebe, die sie beseelte, war Gott selbst. Und als die Seele des Lichtes sich auf Erden in dem Kindlein Jesus verkörperte, stieg also die ewige Liebe selbst zur Erde, und also wurde Gott Mensch. Und die menschliche Hülle wiederum musste sich durch ihren Erdenwandel vergeistigen. Sie musste inmitten einer finsteren Umgebung ihr Licht leuchten lassen, das in ihr erstrahlte. Sie musste sich durch ein Liebeleben völlig durchstrahlen lassen von der ewigen Liebe. Und also fand dadurch die Vergöttlichung statt, dass alles an dem Menschen Jesus zur Liebe wurde. Und also wurde Jesus Gott. Die Menschwerdung Gottes in Jesus kann nicht anders erklärt werden, als dass sich die ewige Gottheit, die Liebe, in dem Menschen Jesus manifestierte, weil dieser als zur Erde herabgestiegene Lichtseele seine menschliche Hülle durch die Liebe so formte, dass Gott in ihr Aufenthalt nehmen konnte, was bei einem liebelosen, sündigen Menschen nicht möglich gewesen wäre. Und so ist die Einswerdung Jesu und Gott gleichfalls nur zu verstehen als völlige Vergöttlichung des Menschen Jesus durch die Liebe. Gott sandte seinen Sohn zur Erde. Diese Worte müssen euch Beweis sein dafür, dass die Seele des Menschen Jesus von oben war, dass sich ein höchster Lichtgeist für eine Mission auf Erden erbot, die aber Gott selbst, die ewige Liebe, in ihm ausführte, denn es vollbrachte die Liebe das Erlösungswerk. Es tilgte die Liebe die Sündenschuld. Es brachte die Liebe dem Gefallenen Rettung aus Sünde und Tod. Aber euch Menschen ist der Begriff Liebe noch unverständlich, weil ihr selbst noch nicht zur Liebe euch gestaltet habt. Und solange auch wird euch nicht die Menschwerdung Gottes fassbar sein und Worte vermögen nicht, euch darüber aufzuklären, solange noch nicht die Liebe in euch selbst entzündet wurde und euren Geist erleuchten kann. Aber ihr dürftet euch nicht in Gott und Jesus Christus zwei Wesen vorstellen. Ihr dürftet nicht von Vater und Sohn in Verbindung mit dem Heiligen Geist in dem Sinne sprechen, wie ihr euch bisher die Dreieinigkeit Gottes vorstellet. Es ist Gott und Jesus Christus eins, und die Kraft des Geistes strahlt von dieser Einheit aus, weil sie wieder untrennbar zu ihrem Wesen gehört. Weil Gott Liebe, Weisheit und Kraft ist, etwas Geistiges, das niemand zu schauen vermag. Aber in dem Menschen Jesus manifestierte sich die ewige Gottheit und wurde seinen von ihm erschaffenen Wesen ein schaubarer Gott. Und alle Engel im Himmel rühmen und preisen ihn, der zur Erde niederstieg aus Liebe zu allen seinen Geschöpfen, die ihn zu sehen begehrten. Und er öffnete allen die Pforten zur ewigen Seligkeit. Amen.